Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Literaturmesse, das ist ja wahnsinnig, was hier in der Stadt abgeht. Bist du irgendwie auch einbezogen in irgendwelche Projekte? Hast du schon vorgelesen? Warst du irgendwo? Ja, ich war beim WDR hatte so einen Literaturmarathon, 24 Stunden lang. Ja, da war ich auch. Und da bin ich dann auch mal aufgetaucht. Es war eigentlich sehr, sehr nett und lustig. Ich bin ja völlig baff, dass hier die Köln Arena, 15.000 Leute haben zugeschaut, wie andere, Herr Sick hat gelesen. Ja, genau. Und ich sollte auch noch da sein, ich hatte aber den Tag auch aufzeichnen. Ja. Ich fand das echt schwer beeindruckend. Ja. Eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Dass die Leute lesen und sich dafür interessieren. Ja, also wenn du überlegst, wie oft gerade in der letzten Zeit so ein bisschen darüber gelästert wurde, Bildung und so, genau. Und dann finde ich, dass dann Lesen eigentlich so eine Renaissance feiert. Ist doch eher ein gutes Zeichen. Ja. So, jetzt bist du aber dran. Wir wollen gar nicht viel Zeit verplaudern. Du hast ein Buch mitgebracht von Woody Allen. Mhm. Und du wirst uns was genau vorlesen? Ja, ein Führer durch einige unbedeutendere Ballette. Also, ja, das war so ein Buch. Ich habe lange überlegt, was suche ich mir denn für so einen Abend aus? Und ich dachte, wenn es zu spät ist, vielleicht doch mal was von dem Altmeister, also der erste, mit dem ich, wo ich so lustige Sachen bewusst gelesen habe. Die sind wirklich schon älter, aber ich hatte sie heute Nachmittag auch nochmal gelesen und musste doch ein, zwei Mal ein bisschen lächeln. Okay, dann legen wir los. Knacki Deuser mit Woody Allen. Bitte sehr. Ein Führer durch einige der unbedeutenderen Ballette. Dimitri. Das Ballett beginnt in einem Vergnügungspark. Man sieht Erfrischungsbuden und Karussells. Fröhlich, bunt gekleidet, tanzen und lachen viele Leute zur Begleitung von Flöten und Schalmeien, während die Posaunen in einer tieferen Tonart spielen, um anzudeuten, dass bald die Erfrischungen zu Ende und alle tot sein werden. Über dem Jahrmarktsplatz wandert ein hübsches Mädchen namens Natascha, das traurig ist, weil sein Vater zum Kämpfen nach Khartoum geschickt wurde und dort kein Krieg ist. Ihm folgt Leonid, ein junger Student, der zu schüchtern ist, um Natascha anzusprechen, ihr aber jeden Abend einen gemischten Grünsalat vor die Türe stellt. Die beiden stoßen zufällig aufeinander, als Leonid beim Versuch, ein Liebesbriefchen an Natascha zu verfassen, aus dem Riesenrad fällt. Sie hilft ihm auf und die beiden tanzen ein Pas de deux, wonach Leonid versucht, Eindruck auf sie zu machen, indem er die Augen rollt, bis er zur Erste-Hilfe-Station getragen werden muss. Leonid entschuldigt sich überschwänglich und schlägt vor, zum Zelt Nummer 5 zu bummeln und sich ein Puppentheater anzusehen. Eine Aufforderung, die bei Natascha die Idee bestärkt, dass sie es mit einem Idioten zu tun hat. Das Puppentheater ist jedoch bezaubernd und eine große, lustige Puppe namens Dimitri verliebt sich in Natascha. Sie bemerkt, dass er, obwohl er nur aus Sägemehl besteht, eine Seele hat. Und als er vorschlägt, sich als Mr. und Mrs. John Doe in einem Hotel einzumieten, ist sie entzückt. Sie tanzen ein Pas de deux, obwohl sie schon ein Pas de deux getanzt hat und wie ein Ochse schwitzt. Natascha gesteht Dimitri ihre Liebe und schwört, dass sie beide immer zusammenbleiben werden, auch wenn der Mann, der Dimitris Träte bewegt, in einer Hängematte im Salon wird schlafen müssen. Beleidigt darüber, für eine Puppe verlassen zu werden, schießt Leonid auf Dimitri, der jedoch nicht stirbt, sondern auf dem Dach der Handelsbank erscheint und großspurig eine Flasche Liquaporup austrinkt. Die Handlung wird undurchsichtig und große Freude kommt auf, als sich Natascha den Schädel bricht. Ja, das war sozusagen das erste Ballett. Das nächste lautet Das Opfer. Ein melodisches Vorspiel. Schildert des Menschen Verhältnis zur Erde und warum er anscheinend schließlich immer in ihr begraben wird. Der Vorhang öffnet sich auf eine weite urzeitliche Einöde, bestimmten Teilen von New Jersey nicht unähnlich. Männer und Frauen sitzen in getrennten Gruppen und fangen dann an zu tanzen. Aber sie haben keine Ahnung, warum, und setzen sich bald wieder hin. Kurz darauf kommt ein junger Mann in der Blüte seiner Jahre herein und tanzt eine Hymne an das Feuer. Plötzlich entdeckt man, dass er in Flammen steht. Und nachdem er gelöscht ist, schleicht er davon. Jetzt wird die Bühne dunkel. Und der Mensch fordert die Natur heraus. Eine aufregende Begegnung. Während der die Natur in den Hintern gebissen wird, mit dem Resultat, dass die nächsten 6 Monate die Temperatur nie über 13 Grad minus steigt. Die zweite Szene beginnt. Und der Frühling ist immer noch nicht da, obwohl schon Ende August ist und niemand ganz genau weiß, wann die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden müssen. Die Alten des Stamms kommen zusammen und beschließen, die Natur mit dem Opfer eines jungen Mädchens zu besänftigen. Eine Jungfrau wird ausgewählt. Ihr werden 3 Stunden Zeit gegeben, sich am Stadtrand einzufinden, wo, wie ihr gesagt wird, ein Würstchengrillfest stattfindet. Als das Mädchen am Abend erscheint, fragt sie, wo all die Frankfurter geblieben sind. Ihr wird von den Alten befohlen, sich zu Tode zu tanzen. Sie fleht um Mitleid und sagt ihnen, dass sie keine so gute Tänzerin sei. Die Dorfbewohner bestehen drauf, und als die Musik sich unbarmherzig steigert, dreht sich das Mädchen wie wahnsinnig im Kreise und entwickelt eine solche Fliehkraft, dass ihre Silberplomben quer über ein Fußballfeld fliegen. Alle freuen sich, aber zu früh. Denn nicht nur bleibt der Frühling aus, sondern 2 von den Alten bekommen auch noch eine Vorlage wegen Steuerhinterziehung. Ja, und jetzt vielleicht noch die Raubgierigen. Dieses berühmte elektronische Ballett ist vielleicht das dramatischste des ganzen modernen Tanzes. Es beginnt mit einer Ouvertüre aus Geräuschen von heute. Straßenlärm, tickende Uhren, einem Zwerg, der hoher Staccato auf einem Kamm- und Seidenpapier spielt. Der Vorhang öffnet sich dann auf eine leere Bühne. Mehrere Minuten passiert gar nichts. Schließlich fällt der Vorhang und es gibt eine Pause. Der 2. Akt beginnt in absoluter Stille, während ein paar junge Männer hereintanzen und so tun, als wären sie Insekten. Der Anführer ist eine gemeine Hausfliege, wo gegen die anderen verschiedenen Gartenschädlingen ähneln. Sie bewegen sich graziös zu der schrillen Musik auf der Suche nach einem gigantischen Butterbrötchen, das langsam im Hintergrund auftaucht. Sie wollen es gerade essen, da werden sie von einem Aufzug von Weibchen unterbrochen, die eine große Dose Fliegentod bei sich haben. Von Panik erfasst, versuchen die Männchen zu entwischen, aber sie werden in Drahtkäfige gesperrt, ohne dass sie was zu lesen bekommen. Die Weibchen tanzen orgiastisch um die Käfige herum, rüsten sich dazu, die Männchen in dem Augenblick zu verschlingen, wo sie ein bisschen Sojasauce auftreiben können. Während die Weibchen sich aufs Essen vorbereiten, bemerkt ein junges Mädchen ein einsames Männchen mit schlappen Fühlern. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen und die beiden tanzen langsam zu Waldhörnern, während er ihr ins Ohr flüstert: "Friss mich nicht." Sie verlieben sich ineinander und machen eingehende Pläne für einen Hochzeitsflug. Aber das Weibchen ändert ihren Sinn, frisst das Männchen, weil sie lieber mit einer Freundin in ihre neue Wohnung zieht. Knackigläuser. In unserer Lit Cologne Spezialsendung. Sehr nett, dass du da bist. Gerne. Ist Woody Allen wirklich ein großes Vorbild für dich? Ja, also ich fand, das war so einer der ersten von in den Filmen, sage ich mal, über so einen skurrilen Humor. Also ja. so sehr, finde ich, sehr urban, weil in Deutschland war das immer ein bisschen anders. Wir hatten sehr viel so Heinz Erhardt, diese ganzen Sachen. Es waren entweder, was ja auch nicht schlecht. Was sehr gut war, aber ich fand, das war immer so ein bisschen, naja, so wie Deutschland war. So ein bisschen noch diese 50er, 60er Jahre, dann kamen eben so Slapstick-Sachen oder Otto, aber das war so, es hatte immer diese Faszination der großen Stadt für mich. Mhm. So, was ich finde, mittlerweile auch Stand-up in Deutschland geworden ist. Und er hat halt einfach sehr absurd und schräg geschrieben. Bist du generell ein Vielleser? Ja, ich lese extrem viel. Was liest du im Moment? Ich habe gerade Daniel Kehlmann gelesen, Die Verletzung der Erde. Das wollte ich auch erst lesen, aber ich dachte, das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Riesenerfolg, weltweit ein Erfolg. Ist so lustig. Also Gauss und Humboldt, solche schrägen Wissenschaftler, wenn das nur halb stimmt. Ja. Und ich habe gerade die Autobiografie von Bob Dylan gelesen. Ja. Die ist auch spitze. Ja. Also das war das andere, aber ich habe gedacht, jetzt so abends machst du mal sowas. Das finde ich ganz schön. So, wir sehen dich am Sonntag hier in unserem kuscheligen WDR-Fernsehen. Genau, geht's wieder mit los. Nightwatch. Ja. Um wie viel Uhr? Immer auch spät, ne? Ja, wir sind immer nachts um 4, nein, um 12. Also Mitternacht. Mitternacht, ja, genau. Und dann habe ich gehört, dass du auch ein Solo-Programm hast und damit dieses Jahr noch starten wirst. Wann? Das geht im Mai. Offiziell los, das Premiere. Ja, wo ist die Premiere? Die ist in Mainz. In Mainz? Ja. Aber du wirst dann auch im Gelände gelesen. Hier in der ganzen Gegend dann ganz häufig. Ist auch so, sage ich mal, so eine Sache, die aus Nightwatch entstanden ist. Ja. Wollte ich auch gar nicht. Bin so ein bisschen, jetzt gucke ich mal, wie es funktioniert. Ja, ich habe so ein paar Vorpremieren natürlich gemacht. Man ist ja mittlerweile im Alter, wird man auch schlau. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja, super. Also wir gucken Nightwatch am Sonntag und drücken die Daumen für das Solo-Programm. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. Toll, hat mir auch riesen Spaß gemacht. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, als Nächsten begrüße ich, man muss eigentlich sagen, er ist der Reich-Ranitzky der deutschen Klatsch- und Tratsch-Szene. Es gibt keinen, der so exzellent Bescheid weiß über die Prominenz wie er. Ich begrüße ganz recht herzlich Ralf Morgenstern. Mein Lieber, ja, schön, dass du mich besuchst. Alten röhrenden Hirsch hier Ja, das ist ja mein Talisman. Ja. Den gibt es ja schon seit Jahren. Keine Sendung ohne den weißen Hirsch. Ich hatte sowas ja auch mal in Form eines Teddybären. Hattest du, ne? Ja. Ja, ja. Bei Blond habe ich ein weißes Schaf, Blondie eben. Hm. Du kommst gerade aus Berlin angeflogen. Ja, ich bin noch ganz außer Atem, weil war ja Blond am Man hat ihn gerade im ZDF gesehen und wir haben ihn hierher gezaubert quasi. Ja. Ne? Ja. Es wird ein paar Stunden vorher aufgezeichnet, ne? Und dann wird es gesendet. Ja. Morgenstern ist der Künstlername. Ja, Morgenstern ist der Künstlername, aber du darfst es gerne in meinem Pass nachgucken, da steht das auch. Nein, aber Morgenstern wäre eine schöne Sache, weil ich liebe Morgenstern natürlich. Aber das wird heute nicht der Fall sein. Nein. Du liest was ganz anderes. Harald Martenstein ist ja so ähnlich. Harald Martenstein ist, das ehrt ihn, aber es ist fast am Ende wirklich so ähnlich. Ja. Sag vielleicht ein paar Sätze dazu. Er schreibt für den Tagesspiegel und die Zeit. Ja. Und hat witzige, kleine, wirklich kleine, winzig kleine Kurzgeschichten. Es ist wirklich ein Einsteigerbuch für Nichtleser, muss ich ehrlich sagen. Ja. Man kann es nach anderthalb Seiten ist die Geschichte vorbei, und dann kann man es wieder weglesen und dann kann man sagen, ach, hat mir gefallen, kann ich vielleicht doch nochmal anfangen. Neugierig, ich kenne es nicht. Ja, vielleicht nenne ich die Elke Heidenreich des Hörfunks am Ende. Ich bin vielleicht nicht ganz so oberschullehrerhaft, aber... Ich glaube ja, dass wir Elke Heidenreich zu verdanken haben, unter anderem, dass diese Lit Cologne so erfolgreich ist. Sie ist ja die Trommlerin schlechthin. Ja, aber wir lesen ja auch noch ein paar andere. Ja, natürlich. Sorry, so ist es nicht. Aber vielleicht. Also das ehrt sie. Ja, das ehrt sie. So, wir sind sehr gespannt. Ja, und ich ziehe mich wieder ein paar Zentimeter hier zurück. Und wir hören Ralf. Genau, zwei kleine Sachen. Und zwar fange ich an mit Überhandys. Vor Weihnachten sagte das Kind sinngemäß, ich wünsche mir von ganzem Herzen ein Handy GX10i von Sharp. Es kostet 250 Euro. Man bekommt es bei eBay. Mein Lebensglück hängt davon ab. Das Kind besitzt schon seit Jahren ein Handy, Marke Trium aus Korea. Ich selber besitze ein Siemens S45. Es kann nicht Motorrad fahren und keine Susan-Sontag-Texte übersetzen. Es kann nicht einmal fotografieren. Es ist nur ein braves, ehrliches Handy vom Lande, das versucht, seine Arbeit zu tun. Ich gab zur Antwort... Wenn ein 12-Jähriger ein teureres Handy besitzt als sein Vater, wird die natürliche göttliche Ordnung der Dinge, wie sie seit Millionen von Jahren besteht, auf den Kopf gestellt. Wenn heute die Kinder teurere Handys besitzen als ihre Eltern, dann wird es morgen Frösche regnen, die Flüsse werden Jungfrauenblut führen statt Wasser und den Bäumen werden Bärte aus Menschenhaar wachsen. Das Kind erwiderte, all dies, was du beschrieben hast, nehme ich gerne in Kauf, Vater. Sofern ich nur recht bald das GX10i von Sharp bekomme. Ich ging zum Schulhof. In den Pausen ziehen alle 12-Jährigen silberne Handys aus den Taschen, klappen sie auf, denn es sind alles aufklappbare, zeigen einander die Displays, führen Klingelgeräusche vor oder rezitieren mit der Inbrunst frisch Verliebter aus der Gebrauchsanweisung. Sie telefonieren mit den Handys nicht. Wozu auch? 12-Jährige aus bürgerlichen Verhältnissen haben relativ wenig zu telefonieren. Sie führen keine Wochenendbeziehung, sie betreiben kein Networking, sie brauchen nicht einmal den ADAC-Pannendienst. Andererseits, eine Rolex trägt man ja auch nicht, weil man auf die Uhrzeit neugierig ist. Das Kind bekam zu Weihnachten ein Nokia 3590i. Besser als Triumph, billiger als 250 Euro. Es ist nicht aufklappbar. Das Kind sagte, sinngemäß, weil du dich bisher nach besten Kräften bemüht hast, mir ein guter Vater zu sein, will ich dir für dieses Mal verzeihen. Auf dem Schulhof werden sie deinen Sohn mit Spott überschütten. Ich aber will meines braven Vaters gedenken und alle Erniedrigungen tapfer aushalten. In der göttlichen Ordnung der Dinge aber steht geschrieben, dass bald Ostern ist. Unser Patenkind in Bolivien wird sich über das Nokia 3590i freuen. Die GX10i von Sharp werden im Preis sinken zu Ostern. Das ist gewiss. Ich traf unseren Amerika-Korrespondenten. Er legte sein Handy auf den Tisch. Es war mit Tesafilm geflickt, groß wie eine Salatgurke und schwer wie ein Kasten böhmisches Bier. Es ist ein Original Siemens E10D mit Dieselmotor. Der Korrespondent sagte, alle beneiden mich. Es fängt jetzt allmählich überall an mit der Handy-Nostalgie. Die schwarzen Bakelittelefone aus den 50ern sind ja schon länger ein Hit. Bald werden sie in Korea Nostalgie-Handys bauen, bei denen zur vollen Stunde ein geschnitzter Kuckuck aus dem Display hin heraushüpft und das Schlesierlied singt. Wenn ich mal tot bin, bekommt mein Sohn das Siemens S45. Nächste Kurzgeschichte heißt Über Herrenzeitschriften. In Bild bringen sie Fotos von einer Frau. Sie wohnt im Big Brother Container, heißt Tatjana Xell und hatte früher einen drolligen Spitznamen. Dagegen hat sie geklagt. Sie heißt jetzt so ähnlich wie der Sänger, der früher Prinz hieß. The woman formerly called Busenwitwe. Sie ist die Witwe eines Schönheitschirurgen. Offenbar hatte er im Liebesrausch irgendwas Chirurgisches mit ihrem Busen angestellt, daher hatte sie den Spitznamen. Wenn er ihr stattdessen Portugiesisch, Flämisch und Finnisch beigebracht hätte, dann hieße sie jetzt die Fremdsprachenwitwe. Neulich traf ich einen Mann. Wir unterhielten uns über Männermagazine. Anlass des Gesprächs war die Tatsache, dass ein neues Männermagazin auf den Markt gekommen ist. Es heißt Matador. Ich fragte, ist es dieses neue Projekt von Florian Illis? Er sagte nein. Ich sagte, wenn ich so ein Männermagazin führen würde, wie die Männermagazine es vorführen, wäre ich längst tot. Man müsste morgens gleich nach dem Aufstehen eine Davidoff rauchen. Danach müsste man Sit-Ups machen für die Bauchmuskeln. Dann Sex. Anschließend Financial Times lesen. Danach mit dem Cabrio ins Büro. Im Büro vor der Frühkonferenz Sex mit der Sekretärin. Dann Karriere. Mittags joggen im Park, ausprobieren, den Anleitung für Eroberer aus Matador an Jessica 25 Bildredakteurin und an Ulrika 30 Visagistin. Danach einen Uhrenklassiker aus echtem Stahl und ein Rosemary Mint Shampoo für feines Haar kaufen. Einen Malt-Whisky trinken. Nein, heute lieber zwei. Wieder im Büro Sex mit der anderen Sekretärin, wobei die Sekretärin jünger sein muss als der Whisky, sonst zählt es nicht. Nachmittags schaut man sich im Büro auf Eurosport Autorennen an, macht Karriere und ersteigert bei eBay ein Internetdate. Stärkungspräparat nehmen, zweite Davidoff, in der Konferenz Rainer sagen, wo es lang geht, abends Termin bei der Sexualtherapeutin Sabine Werning, Thema neue Masturbationstechniken, danach zu Hause das Handy tunen und das Auto frisieren, dann Nightlife in den Clubs. Auf dem Weg dorthin im Auto Bildungsprogramm, eine CD über Hedgefonds. Um 4 Uhr nochmal ins Büro, die Festplatte von Rainer löschen. Dann wieder Sit-Ups, eine Davidoff und Sex mit den Girls von der Büroreinigungstruppe. Der andere Mann sagt, die Männermagazine hassen uns. Sie wollen, dass wir aussterben. Deutschland soll nur noch aus Witwen bestehen. Die Männermagazine gehören bösen Witwen. Dinge, die in mehr als 50% aller Männerleben eine Rolle spielen, aber selten oder nie in Männermagazinen auftauchen. IKEA-Möbel aufbauen, Angst vor Haarausfall, kochen, Aquarienfische kaufen, Hausaufgabenhilfe bei Halbwüchsigen, Angst vor Tanzkursen, billige Werkstatt finden, Ausreden finden, Rauchen abgewöhnen, Keller aufräumen, Hautunreinheiten, Schuppen schnarchen, das Alkoholproblem, das Gedächtnisproblem, vor allem im Zusammenhang mit Geburtstagen. Tatjana Xell ist laut Presseberichten 32 Jahre alt. Ich möchte nicht uncharmant sein, aber ich finde, sie wirkt optisch eher älter. Bei wem ich bestimmt nicht Kunde werde, Schönheitschirurgen. Das ist aber... Harald Martenstein. Ja, Harald Martenstein. Ja. Das ist ein Journalist, ne? Das ist ein Journalist, ja. Das ist wirklich so nette Lektüre für, ja, für zwischendurch. Für zwischendurch, für im Zug, im Flieger, genau. Für abends, statt Fernsehen. Sehr nett geschrieben. Und vor allen Dingen zum Einsteigen. Also ja. Er hat ein sehr schönes Kinderbuch, was jetzt, das heißt Wachsen Ananas auf Bäumen, wie ich meinem Kind die Welt erkläre. Ja. Ähnlich wie das mit Handys, aber wirklich wunderbar. Ja. Ist so 1957 geboren, ja. 57 geboren, 55. Dann. 55, soll ich dir meine Brille? Ja, ich brauche die Brille. Kannst du dich an dein allererstes Buch erinnern, was du gelesen hast? Es war ein Märchenbuch, Gebrüder Grimm. Jetzt kann ich schon gar nicht sprechen. Weißt du, was mein erstes Buch war? Nee. Da war ich aber schon im großen und hohen Alter von 18 Jahren. Och. Ich habe früher nicht gelesen. Nee, ich habe irgendwie keinen Draht zum Lesen gehabt. Das war der Steppenwolf von Hermann Hesse. Och. Ja. Da bist du ja direkt schwer eingestiegen. Aber, hallo. Also das stimmt. Also ich kann mich daran erinnern, in dem Alter war dann Catcher in the Rye und so weiter alles. Aber ich habe wirklich als Kind angefangen, Märchenbücher und fand das unglaublich spannend, weil ich das dann auch alles schon kannte. Ja. Das war praktisch und das stand da wirklich dann drin. Ich weiß nicht, wir hatten damals in der Schule, jetzt sind wir irgendwie auf Hesse gekommen und da hatte ich mir den Steppenwolf gekauft und habe ihn dann in einer Nacht durchgelesen. Nee. Ja, in einer Nacht. Ja, und habe mich dann gegenseitig mit unserer gemeinsamen Freundin Hella von Sinn, die damals Hella Kemper hieß, hochgeschaukelt mit diesen Büchern. Sie hat was gelesen, ich habe was gelesen und wir haben uns das mal erzählt. Könntest du dir vorstellen, auch selbst zu schreiben? Tust du's? Nee. Es ist nicht irgendwie mein Medium. Es ist nicht so, also ich kann Sachen, die ich für die Bühne mache, kann ich umschreiben. Also da kann ich das auch einem Dramaturgen aus der Hand nehmen und kann sagen, das funktioniert so nicht, das geht so. Aber das hat halt damit zu tun, weil ich Schauspieler bin, auf der Bühne weiß, wie was funktioniert. Ich könnte Soloprogramme für mich umschreiben, aber ich kann mich nicht in dieses leere Blatt, würde mich fertig machen. Also ich könnte vielleicht dieses Nummer mit dem Computer und das dann ausdrucken lassen. Das soll ja angeblich einfacher sein. Aber selber schreiben... Es ist eine sehr einsame und stille Arbeit. Ja, das stimmt. Dass man stundenlang drüber brütet. Das und stimmt. Hier, der Kollege, das lesen dann am Ende auch wieder. Hier, der Kollege Jürgen von der Lippe hat ja gerade ein sehr erfolgreiches Buch. Ist schon in den Bestsellerlisten. Vielleicht sollte ich auch mal langsam anfangen. Aber ich habe noch 10 Jahre Zeit. Mein Lieber, wir sehen dich weiterhin bei Blond am Freitag. Nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag. Das ist auch immer ungefähr ja, aber 0:05, 0:10. Das darf man dann auch noch sehen, weil direkt danach muss man umschalten auf WDR Fernsehen. Natürlich, so. Das klappt alles wunderbar, wie wir heute ja auch sehen. Und du bist im Sommer, bist du im ZDF wieder im Sommer? Fernsehgarten. Im Fernsehgarten mache ich wieder und dann nächste Spielzeit in Leipzig vielleicht ein Musical wieder. Ah ja. Ja. Gut, das ist also eine Weile hin. Wir freuen uns dann auf nächsten Freitag. Ja. Und ich freue mich sehr, dass du hier warst ich und uns diesen, aus diesem netten Buch vorgelesen hast. Danke. Vielen Dank, Ralf. Mach's ganz gut. Jürgen. Alles Gute im nächsten Haus. Ja. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, eigentlich sollte jetzt der RTL-Moderator, RTL-Star Markus Lanz hier sein. Aber da ist irgendetwas dazwischen gekommen. Der Markus steckt oder liegt fest mit dem Auto irgendwo in Norddeutschland. Wir haben das vor 2 Stunden erst erfahren. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist ein Protagonist hier ausgefallen, haben überlegt und überlegt und sind dann auf die gar pfiffige Idee gekommen. Einer meiner Mitarbeiter ist auch Schauspieler in der Kleinkunstszene in Köln und macht so doch interessante Projekte. Und da haben wir gedacht, na Mann, dann wird er eben lesen. Und ich begrüße ihn herzlich. Hier ist Christian König. Hallo Christian. Jetzt gebe ich dir auch nochmal ganz formal die Hand. Natürlich. Wir haben uns ja gerade schon getroffen, aber Das ist ja höflicher. Das stimmt allerdings. Ja, ich habe gerade gesagt, du bist auch Schauspieler. Ja. Du bist nicht nur hier mein... Vielleicht können wir es den Leuten mal erklären. Also Christian ist einer von den Leuten, die in der Woche im Hintergrund an den Telefonen sitzen und die Anrufer entgegennehmen, genau. Und so Notizkärtchen schreiben, wer angerufen hat, mit welchem Thema und die Telefonnummer drauf vermerkt. Ja, genau. Ja, aber das ist nur ein Nebenjob. Dein ja. Hauptambition ist die Schauspielerei. Ja, genau. Was machst du? Genau. Wir machen Trash-Comedy. Mache ich. Hier in Köln? Ja, hier in Köln. Also auch Stücke, die ich selber schreibe. Ja. Und auch bei den Kollegen in der Filmdose springe ich gern mal ein. Also Filmdose, muss man den Leuten draußen sagen, ist hier in Köln so eine Kultlokalität. Ralf Morgenstern ist da groß geworden. Dirk Bach, Heller von Sinnen, Sammy Orfgen. Also ganz viele Leute sind da schon, haben da angefangen. Ist ja eigentlich eine ganz gute Startrampe, ne? Wer weiß, wer weiß. Ja, eben, wer weiß. Ja. Genau. Wer weiß, wo der Auftritt jetzt hinführt. Bist du denn im Moment auch zu sehen? Ja, im April mit dem eigenen Stück im Brauhaus Weißbräu und im Mai wieder in der Filmdose. Ja. So, jetzt aber zu unserer Literatur. Ja. Ich sehe schon, du hast etwas sehr Schönes mitgebracht, was viele von uns kennen und viele von uns sehr, sehr lieben. Ja. Es ist Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ein sehr schönes und sehr trauriges Buch. Ich finde es nicht so traurig. Ein bisschen traurig und auch tröstlich. Melancholisch. Melancholisch, genau. Ja, sehr richtig. Und es hat eine sehr schöne Atmosphäre, auch heiter, finde ich schon. Ja. Und hält, finde ich, Erwachsenen sehr schön den Spiegel vor. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo setzt du an? Direkt am Anfang? Oder? Direkt am Anfang und gucken wir mal, wo wir enden. Okay. Christian König mit Der kleine Prinz. Wunderbar. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. In dem Buch hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen 6 Monate, um zu verdauen. Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung. Meine Zeichnung Nummer 1, so sah sie aus... Christian König hält ein etwas in die Kamera, das erzähle ich jetzt mal den Radiohörern, nämlich, wie beschreiben wir es? Ja, es sieht aus wie ein Hut und darauf kommen wir auch gerade. Ja, es sieht aus wie ein Hut. Genau. Mhm. Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben mir geantwortet, warum sollen wir vor einem Hut Angst haben? Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. Hier meine Zeichnung Nummer 2. Christian zeigt wieder eine Zeichnung. Ja, jetzt sehen wir schon einen kleinen Elefanten. Ja. In einer Riesenschlange. In einer Riesenschlange. Genau. Nicht gebissen, einfach nur runtergeschluckt. Mhm. Die großen Leute haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, bereits im Alter von 6 Jahren aufgab. Der Misserfolg meiner Zeichnungen Nummer 1 und Nummer 2 hatte mir den Mut genommen. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen. Ich war also gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen und lernte fliegen. Ich bin überall in der Welt herumgeflogen und die Geografie hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das ist sehr praktisch, wenn man sich in der Nacht verirrt hat. So habe ich im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und habe Gelegenheit gehabt, sie ganz aus der Nähe zu betrachten. Das hat meiner Meinung über sie nicht besonders gut getan. Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können, bis ich vor 6 Jahren einmal eine Panne in der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen, und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum 8 Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also im Sand eingeschlafen, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf. Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah ich ein kleines, höchst ungewöhnliches Männchen, das mich ernsthaft betrachtete. Ich schaute mir die Erscheinung also mit großen, staunenden Augen an.

B612 ist. Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen im Fernrohr gesehen worden. Wenn ich euch dieses nebensächliche Drum und Dran über den Planeten B612 erzähle und euch sogar seine Nummer anvertraue, so geschieht das der großen Leute wegen. Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme? Welche Spiele liebt er am meisten? Sammelt er Schmetterlinge? Sie fragen euch, wie alt ist er? Wie viele Brüder hat er? Wie viel wiegt er? Wie viel verdient sein Vater? Dann erst glauben sie ihn zu kennen. Wir freilich, die wir wissen, was das Leben eigentlich ist, wir machen uns nur lustig über die albernen Zahlen. Viel lieber hätte ich diese Geschichte begonnen wie ein Märchen. Am liebsten hätte ich so angefangen. Es war einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst, und er brauchte einen Freund. Für die, die das Leben richtig verstehen, würde das viel glaubwürdiger klingen. Denn ich möchte nicht, dass man mein Buch leicht nimmt. Ich empfinde so viel Kummer beim Erzählen dieser Erinnerung. Es ist nun schon 6 Jahre her, dass mein Freund mit seinem Schaf davongegangen ist. Wenn ich hier versuche, ihn zu beschreiben, so tue ich das, um ihn nicht zu vergessen. Es ist traurig, einen Freund zu vergessen. Nicht jeder hat einen Freund gehabt. Und ich könnte wie die großen Leute werden, die sich nur für Ziffern interessieren. Ich bin ganz beeindruckt. Ja, ich habe das so lange nicht mehr gelesen. Und es ist wirklich so ein schönes Buch. Und so, melancholisch. Ne? Ja, ich habe es heute auch das erste Mal seit langem wieder gelesen, in Vorbereitung. Und zum Schluss musste ich weinen. Ja. Das ist wirklich sehr schön. Mich verbindet mit diesem Buch in der Tat auch eine wirklich traurige Erinnerung. Ich hatte in der Schulzeit, also es war dann auch schon ein bisschen älter, vom Gymnasium in der Oberstufe eine Freundin, die hat sich das Leben genommen. Ja. Und die Eltern fanden die Ulla, so hieß sie, am Morgen vor, tot in ihrem Zimmer. Und es lag eine Platte auf dem Plattenspieler, Der Tod in das Mädchen von Schubert und Der kleine Prinz. Und zwar, ich weiß es nicht mehr genau, sie hatte eine bestimmte Seite aufgeschlagen. Hast du es noch genau in Erinnerung, wie es endet? Er lässt eine Hülle zurück, irgendeine... Ja, er lässt sich beißen von einer Schlange, lässt die Hülle zurück. Genau. Und am nächsten Morgen wird der Körper aber nicht gefunden. Genau. Er ist entschwebt. Er ist entschwebt, genau. Planeten. Und diese Stelle hatte sie aufgeschlagen und die Eltern haben sie dann tot gefunden, was natürlich ein hochdramatisch und trauriger Anblick dann war. Ich werde das nie vergessen, das ist so lange jetzt schon her. Ja, wie alt warst du, als du es zum ersten Mal gelesen hast? Oh weia. Ich glaube 13 oder 14 und ich habe es nicht kapiert. Ich habe es einfach nicht kapiert und es ist ja wirklich ein Buch für Erwachsene. Ja, eigentlich schon. Ich zeige hier den ganzen Mumpitz, den du dir aufgebaut hast, vergiss ihn und guck mit den Augen eines Kindes. Mhm. Und dann ist alles gut. Ich glaube, dieser Antoine de Saint-Exupéry, der Name, toller Name, ja, war auch eigentlich auch eine sehr traurige Person. Ja, ich glaube schon, weil er hat das ja auch einem Freund gewidmet, der in Kriegsgefangenschaft war. Und ich glaube, er war homosexuell und hat das natürlich in der Zeit nicht leben können und hat es dann in Form von Literatur zum Ausdruck gebracht. Ja. Seine Liebe wahrscheinlich für diesen Freund. Ja, das finde ich, das merkt man, das ist so zwischen den Zeilen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es für viele so offensichtlich ist, aber für uns schon. Gibt es da eigentlich eine Verfilmung? Es gibt eine Verfilmung. Als Zeichentrick oder als richtiger Film? Ich glaube sowohl als auch. Also ich kann mich an einen richtigen Film erinnern. Das ist aber auch schon sehr lange her. Ja. Also da muss ich auch Kind gewesen sein. Also es ist schon, glaube ich, 60er, 70er Jahre. Ja. Was liest du denn im Moment? Gehen wir mal weg vom kleinen Prinzen. Oh Gott. Hast du immer. Man muss ja auch nicht immer ständig was lesen. Also es gibt Leute, die immer ein Buch irgendwie lesen, aber. Nee, ich habe momentan das Problem, weil ich ja gerade sehr viel geschrieben habe. Für deine Stücke? Ja, für meine Stücke, dass ich momentan denke, ich kann jetzt erstmal gar nicht. Ja. Ich habe ein Buch angefangen, 100 Wege der Hoffnung, das hatte meine älteste Schwester mir geschenkt. Da geht es um eine spirituelle Reise einer Frau, die halt auch zu sich selber und zu Gott findet. Da bin ich nicht weitergekommen, weil ich zu viel geschrieben habe und einfach keine Buchstaben mehr sehen konnte. Ich quäle mich im Moment durch den neuen John Updike, durch Landleben. Updike. Und ich bin entsetzt darüber, wie schlecht es übersetzt ist. Ich weiß nicht, wie das Original ist, aber die Übersetzung ist so, dass ich an jeder Stelle denke, so kann man doch nicht formulieren. So hat er das bestimmt nicht in Wirklichkeit formuliert. Ne? Ja, wer weiß. Also ich weiß, das geht nicht so. Nee? Nee. An sich ich komme gerade auf, weil es auch so eine Altersmelancholie hat, das Buch. Ja. Und ich möchte immer gerne eintauchen in das Buch und kann es nicht, weil ich mich über die schlechte Übersetzung ärgere. Nun gut. Aber kannst du es denn auf Englisch lesen? Nein, das kann ich nicht. Nein, nein, das kann ich nicht beurteilen. So gut kann ich nicht Englisch. Nein, nein, nein. Dann lese ich das mal für dich. Ja. Ich danke dir sehr herzlich. Hast das sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und wer weiß, wir sehen dich dann in der Filmdose demnächst. Alles Gute. Okay, ich danke dir. So, Freunde, wir kommen zu unserem nächsten Gast. Und wenn ich jetzt den Namen Momo sage, dann denkt bitte nicht, wo ihr jetzt vielleicht auch literarisch gerade denkt, an Michael Ende, sondern denkt ganz einfach an die Lindenstraße. Herzlich willkommen, Moris Zielke. Schön, dass du da bist, Moris. Hallo. Hallo. Ich bin ja ganz, ganz, ganz beeindruckt. Wir haben uns gerade zum ersten Mal so real gesehen, ja, von dieser Haarpracht. Das ist ja unfassbar. Ja, diese, ich mache. Darf ich da mal anfassen? Ja, natürlich. Das ist, wir müssen mal in die Kamera. Ich weiß nicht, wie schwer sie sind. Das ist ja unfassbar. Wie lange hat das gedauert? Also ich muss gerade mal sagen, Rasta-Locken sind. Genau, die sind jetzt, wie lang ungefähr? Ich habe mit meinen Kindern sie letztens gemessen. Ich glaube 90 Zentimeter, so die längsten. Ich habe das letzte Mal, war ich beim Friseur 1988. Ehrlich? Und seitdem wachsen die und ich bin ja schon versucht, die abzuschneiden. Und es war, ja, das ist war, dein ja, na klar, deine, ja, Marke, ne? Das war schon einmal abgesprochen mit der Dramaturgie in der Lindenstraße, auch dass irgendwie das hinten, ja, haut, aber es ist dann irgendwie im letzten Moment kam dann Veto noch. Und, Nun bin ich ja der alte Hygieniker und mache mir Gedanken, wie kriegt man sowas sauber? Du kannst die doch nie aufmachen, ne? Mit Shampoo und aber Wasser. Aber du wäschst dann diese Rollchen, ne? Diese, ja, ja, klar. Also ganz ist ja im Prinzip Filz. Und Filz macht man mit Wasser und Seife. Und da können tief drin, können sich nicht irgendwelche Viren, oder? Also ich habe schon Geschichten gehört, was sich da alles drin versteckt. Also bei ganz dicken Dreads ist es bestimmt schwierig, ja, ne? Dass irgendwie, ja, auch Schimmel sich entwickelt. Ehrlich? Vielleicht. Ja. Ja. Kann man da Nein, schlafen? Wenn man die pflegt, richtig, vernünftig, dann ist das irgendwie überhaupt kein Problem. Ja, du kannst das ganze Zeug ja irgendwie in heißes Wasser mal legen, ne? Ja, nee, also waschen ist schon eine Tortur. Da muss man sich irgendwie in eine Badewanne einlassen und untertauchen und irgendwie fünfmal auswaschen. Schwimmen gehen ist gut. Du wirst dich ganz befreit fühlen irgendwann, wenn die mal runter, ja, sind. Ich glaube auch, dass mein Kopf irgendwie... Ja, das glaube ich auch. Ich hatte früher lange Zeit sehr lange Haare auch, so Locken, aber normale lange Haare. Und hab die dann auf einen Schlag abgeschnitten und das war schon grandios. Ja, wenn, dann müssen die auch ganz ab. Also müssen, ja, ja, wirklich ratzefatz. Wie lange bist du bei der Berlinstraße? Seit 13 Jahren, beziehungsweise 13. Mai 92. Auch so richtig rein, hoch aufgewachsen in der Lindenstraße. Ja, ich bin mit 18 habe ich angefangen, also nicht wie manche andere, die dann irgendwie mit 7 oder so angefangen haben. Ja. Aber schon ist ein, also weite Teile, ja, meines Lebens begleitet mich die jetzt schon, ja. Und das soll auch noch eine Weile so bleiben? Ja, ich, ja, denke, solange es die Lindenstraße gibt und, ja, ich gewollt bin, so mache ich da noch weiter mit. Ich habe so ein bisschen was über dich gelesen, jetzt hier vor der Sendung, und da ist mir aufgefallen, dass du, ich weiß es nicht, ich frage dich jetzt, vielleicht eher der Musikinteressierte bist, der Musiker, mhm, als denn der Literaturinteressierte. Oder täuscht das? Weil Musik machst du ja nun, ja, genau, Musik mit Leidenschaft. Ja, auch mit Leidenschaft, ja, und... aber ich habe ja nur auch jetzt studiert zum Beispiel und habe Design studiert und musste da irgendwie auch eine Menge Zeug lesen und musste auch mal ein Buch lesen. Ich habe auch tatsächlich ein Faible für Sachbücher, also auch für Belletristik auf jeden Fall auch. Ja. Das ist, mhm, schon so, aber ich lese wahnsinnig gerne Sachbücher. Ja, mhm, und hast auch so die Muße dazu? Ich meine, zum Lesen braucht man ja immer ein bisschen auch so Zeitfenster, wo niemand anruft und wo kein Radio läuft und gar nichts. Ja. Ich muss mal absolute Ruhe haben, wenn ich lese. Also es ist bevorzugt abends. Also so abends im Bett und dann, ja, irgendwie, wenn alles das Tagewerk erledigt ist, ja, und dann noch irgendwie Zeit ist, dann geht das. So, sonst bin ich ein leidenschaftlicher Radiohörer. Das ist sehr löblich, ja, das hören, aber, wir natürlich sehr, ja, gerne. Natürlich. So, dann wollen wir nicht so viel verquatschen. Du liest uns eine tolle Sache vor, glaube ich, ne? Nämlich? Von Boris Vian eine Erzählung, mhm, und die heißt Liebe ist blind. Wie recht er hat. Wie recht er hat. So. Aber sie ist aber eine ganz bestimmte Weise blind. Ich muss mal gerade hier, der Erste wahrscheinlich, der dieses Wasser drin. Ja. So, wir hören jetzt Moritz Zielke mit einem... Liebe ist blind. Liebe ist blind. Am 5. August um 8 Uhr morgens war die Stadt in Nebel gehüllt. Da er leicht war, störte er die Atmung nicht weiter und er trat in selten dichter Form auf. Außerdem wirkte er stark blau gefärbt. Er senkte sich teppichartig in parallelen Schichten. Zunächst bildete er 20 Zentimeter über dem Erdboden Schäfchen und man ging umher, ohne seine Füße zu sehen. Eine Frau, die in der Rue Saint-Braquemart 22 wohnte, ließ in dem Moment, als sie ihre Haustür öffnete, ihren Schlüsselbund fallen und konnte ihn nicht wiederfinden. Sechs Personen, darunter ein Baby, kamen ihr zu Hilfe. Inzwischen kam die zweite Nebelwolkenschicht herunter und der Schlüssel wurde wiedergefunden. Aber das Baby nicht, das im Schutz der Wettererscheinung das Weite gesucht hatte, ungeduldig darauf aus, dem Fläschchen zu entkommen und die heiteren Freuden von Heirat und geregeltem Leben kennenzulernen. 1362 Schlüssel und 14 Hunde kamen auf diese Weise am ersten Vormittag abhanden. Da sie es satt hatten, weiterhin vergeblich auf ihre Korkschwimmer aufzupassen, drehten die Angler durch und gingen auf die Jagd. Der Nebel ballte sich in beträchtlicher Dichte am Fuße abschüssiger Straßen und an den Kreuzungen. In Form langer Pfeile zog er in Kanallöcher und Luftschächte. Er drang in die Gänge der Metro ein, die ihren Betrieb einstellte, als die milchige Woge die Höhe der Signallampen erreichte. Doch in diesem Augenblick bereits hatte sich gerade die dritte Nebelwolkenschicht herabgesenkt und draußen badete man bis zu den Knien in weißer Nacht. Die Bewohner der höher gelegenen Stadtteile spotteten über die am Flussufer, weil sie sich für begünstigt hielten. Aber nach einer Woche waren alle wieder ausgesöhnt und konnten sich in gleicher Weise an ihren Möbel den Schädel einrennen, denn der Nebel hatte sich bis zur Spitze der höchsten Gebäude ausgebreitet. Und wenn auch das Glockentürmchen des Eiffelturms erst ganz zuletzt verschwinden sollte, der unaufhörliche Druck der dichten Nebelflut ließ ihn dennoch vollständig untertauchen. Orvert Latuis erwachte am 13. August aus einem 300-stündigen Schlaf. Er löste sich aus einem etwas schweren Rausch und wähnte sich zunächst einmal blind. Das hieß allerdings, dem Sprit, den man ihnen serviert hatte, allzu viel Ehre anzutun. Es war Nacht. Jedoch eine Nacht anderer Art, denn mit offenen Augen hatte er den Eindruck, den man empfindet, wenn der Strahl einer elektrischen Lampe auf die geschlossenen Augenlider fällt. Mit ungeschickter Hand suchte er den Radioknopf. Es ging und die Nachrichten verschafften ihm halbwegs Klarheit. Ohne weiter die müßigen Kommentare des Speakers zu beachten, dachte Orvert Latuis nach, kratzte sich am Nabel und stellte an seinen Nägel riechend fest, dass ihm ein Bad guttun würde. Aber wie Noahs Mantel über Noah ausgebreitet ist oder wie das Elend auf der armseligen Welt lastet oder wie sich der Schleier der Tanie auf Salambo oder eine Katze sich in einer Geige ausnimmt, so ließ ihn die Bequemlichkeit dieses über allem ausgebreiteten Nebels auf die Nutzlosigkeit eines Bades schließen. Dieser Nebel verströmte übrigens einen zarten, schwindsüchtigen Aprikosenduft und sollte die persönlichen unangenehmen Körperausdünstung abtöten. Außerdem leitete er gut den Ton und Geräusche bekamen in dieser Watte verpackt einen seltsamen Nachhall, klar und rein wie die Stimme eines lyrischen Soprans, dessen durch den unglücklichen Fall auf einen Pflugsterz zersplitterter Gaumen durch einen in Silber geschmiedeten Prothesenapparat ersetzt worden war. Zunächst befreite Orvert seinen Verstand von allen Problemen und dann entschied er so zu tun, als ob nichts wäre. Als Folge davon zog er sich ohne Mühe an, denn seine Kleider lagen ordentlich auf ihrem Platz, das heißt einiges auf Stühlen, anderes unterm Bett, die Socken in den Schuhen, ein Schuh in der Vase und der andere unterm Nachttopf. Mein Gott, sagte er sich, was ist dieser Nebel doch für eine lustige Sache? Diese Überlegung ohne große Originalität rettete ihn vor Lob, gewöhnlichem Enthusiasmus, vor Traurigkeit und düsterer Melancholie, indem er das Phänomen in die Kategorie der ganz einfach konstatierten Dinge einordnete. Aber er wurde allmählich kühner und gewöhnte sich an das Ungewöhnliche in dem Maße, wie er sich einigen menschlichen Erfahrungen konfrontiert sah. »Ich gehe runter zu meiner Wirtin und lasse meinen Hosenstall offen«, sagte er. »Dann wird sich herausstellen, ob es Nebel ist oder ob es an meinen Augen liegt.« Denn der kartesianische Geist des Franzosen veranlasst ihn dazu, das Vorhandensein eines dichten Nebels zu bezweifeln. Selbst wenn dieser reicht, ihm die Sicht zu nehmen, und auf das Radio kann man auch nichts geben. Das wagt auf seine Entscheidung Einfluss zu nehmen, um ihn das Ungewöhnliche erkennen zu lassen. Beim Radio sitzen nur Plattköpfe. »Ich hole ihn raus«, sagte Orvert, »und ich gehe so hinunter.« Er holte ihn raus und ging so hinunter. Zum ersten Mal in seinem Leben bemerkte er das Knarren der ersten Stufe, das Krächzen der zweiten, das Quietschen der vierten, das Knacken der siebten, das Rascheln der zehnten, das Zischeln der vierzehnten, das Gesäusel der siebzehnten, das Geluschel der zweiundzwanzigsten und das Geächzte des von seinem Endträger abgeschraubten Treppenstücks aus Messing. Er kreuzte jemanden, der hochkam und sich an der Wand hielt. Wer da? Fragte er und blieb stehen. Laurent, antwortete Monsieur Laurent, der Mieter von gegenüber. Guten Tag, sagte Aubert, ich bin Latuy. Er streckte die Hand aus und begegnete etwas Hartem, das er erstaunt wieder losließ. Laurent lachte verlegen. Entschuldigen Sie bitte, sagte er, aber man sieht hier nichts und dieser Nebel ist verteufelt heiß. Das stimmt, sagte Aubert. An seinem offenen Hosenstall denkend, ärgerte es ihn festzustellen, dass Laurent die gleiche Idee wie er gehabt hatte. Also auf Wiedersehen, sagte Laurent. Auf Wiedersehen, sagte Aubert, während er heimlich die drei Haken seines Gürtels aufmachte. Seine Hose fiel ihm auf die Füße und er hob sie auf, dann warf er sie ins Treppenhaus runter. Es stimmte wirklich, dieser Nebel war heiß wie eine fiebrige Wachtel. Und wenn Laurent mit seiner Freiluftausrüstung herumlief, dann konnte doch Aubert nicht so angezogen bleiben. Alles oder nichts. Seine Jacke und sein Hemd flogen fort, seine Schuhe behielt er an. Als er am Treppenende ankam, klopfte er leise an die Scheibe der Pförtnerloge. »Herein«, sagte die Stimme der Hauswartsfrau. »Ist Post für mich da?«, fragte Aubert. »Oh, Monsieur Latuy«, lachte die dicke Dame, die immer zum Scherzen aufgelegt war, laut auf. »Nun, Sie haben gut geschlafen, was? Ich habe Sie nicht stören wollen, aber Sie hätten die ersten Tage dieses Nebels erleben sollen. Alle spielten verrückt. Und jetzt, nun ja, man gewöhnt sich dran.« Er bemerkte, dass sie sich ihm mit einem aufdringlichen Parfum näherte, dem es gelang, die milchige Schranke zu überwinden. »Nur ist es nicht gerade sehr bequem, sich sein Essen zuzubereiten«, sagte sie. »Aber er ist lustig, dieser Nebel. Er nährt seinen Mann, wie man sagen würde. Ich, sehen Sie, ich esse seit gut drei Tagen nun ein Glas Wasser, ein Kanten Brot und ich bin zufrieden.« »Sie werden abmagern«, sagte Aubert. »Ach, kicherte sie mit ihrem Lachen wie ein Sack Nüsse, der aus dem sechsten Stock fällt. »Fühlen Sie, Monsieur Aubert, ich bin noch nie so in Form gewesen. Selbst meine Brüste gehen zurück, fühlen Sie.« »Aber, sagte Aubert, fühlen Sie, sage ich Ihnen.« Sie nahm seine Hand, wo sie sie vermutete, und legte sie auf die Spitze einer der in Frage kommenden Brüste. »Erstaunlich«, konstatierte Aubert. »Und ich bin 42 Jahre alt«, sagte die Wirtin. »Oh, man könnte glauben, mehr. Ach, jene, die wie ich ein bisschen kräftig sind, sind im gewissen Sinne bevorzugt.« »Aber was denn«, sagte Aubert überrascht, »Sie sind ja ganz nackt.« »Nun ja, und Sie«, sagte sie. »Stimmt«, sagte sich Aubert, »was für einen komischen Einfall habe ich denn da gehabt?« »Im Fernsehen haben Sie gesagt«, fuhr die Wirtin fort, »dass es sich um einen aphrodisiakischen Dunstkreis handelt.« »Ah«, sagte Aubert. Die Wirtin trat zu ihm hin, berührte ihn und atmete kurz tief ein, und er hatte einen Moment das Gefühl, von diesem verdammten Nebel genarrt worden zu sein. »Hören Sie, Madame Panouche«, bat er flehend, »wir sind doch keine Tiere. Wenn das ein aphrodisiakischer Nebel ist, dann muss man sich verdammt nochmal zurückhalten.« »Oh, oh«, sagte Madame Panouche mit von Seufzern unterbrochener Stimme, und sie führte ihre Hände an die richtige Stelle. »Mir soll es recht sein«, sagte Aubert mit Würde, »finden Sie sich allein zurecht, ich kümmere mich um nichts.« »Schon gut«, brummelte die Wirtin vor sich hin, ohne die Fassung zu verlieren. »Monsieur Laurent ist da liebenswürdiger als Sie. Bei Ihnen muss man ja die ganze Arbeit alleine machen.« »Hören Sie«, sagte Aubert, »heute bin ich aufgewacht, ich bin nicht in Übung.« »Ich werde es Ihnen beibringen«, sagte die Wirtin. Dann ereigneten sich Dinge, über die man besser den Mantel der armseligen Welt wirft, wie über das Elend von Noah, von Salambo und den Schleier der Tannin einer Geige. Aubert verließ die Pförtnerloge sehr munter. Draußen spitzte er die Ohren. Das war's, was fehlte. Der Autolärm. Aber unzählige Lieder waren zu hören, Lachen verbreitete sich überall. Ein bisschen betäubt bewegte er sich auf der Landstraße vorwärts. Seine Augen waren nicht an einen Klanghorizont von solcher Tiefe gewöhnt. Er verlor sich ein wenig darin. Er merkte, dass er laut nachdachte. »Mein Gott«, sagte er, »ein aphrodisiakischer Nebel.« Wie man sieht, unterscheiden sich die in Frage kommenden Überlegungen wenig, aber man muss sich an die Stelle eines Menschen versetzen, der 11 Tage lang schläft, der dann in totaler Finsternis aufwacht, verwirrt durch eine Art ausgelassene und verallgemeinerte Vergiftung, der feststellt, dass seine fette, nicht mehr ganz junge Wirtin sich in eine Walküre mit spitzen und üppigen Brüsten verwandelt hat, eine gierige Zirze in eine Höhle unvorhergesehener Lüste. »Verdammt«, sagte Aubert noch, um seinen Gedanken zu verdeutlichen. Als er auf einmal merkte, dass er mitten auf der Straße stand, bekam er Angst und ging rückwärts bis zur Mauer, deren Sims er ungefähr 100 Meter weit folgte. Eben dort war die Bäckerei. Eingefleischte Hygiene veranlasste ihn dazu, nach der ganz beträchtlichen körperlichen Anstrengung etwas Nahrung zu sich zu nehmen, und er ging hinein, um ein Brötchen zu essen. Es war sehr laut im Laden. Auvers war ein Mann mit wenig Vorurteilen, aber nachdem ihm klar war, was die Bäckerin von jedem Kunden und der Bäcker von jeder Kundin verlangte, fühlte er, wie ihm die Haare zu Berge standen. Wenn ich Ihnen ein 2-Pfund-Brot gebe, sagte die Bäckersfrau, habe ich Teufel nochmal das Recht, von Ihnen das entsprechende Format zu verlangen. Aber Madame, protestierte das helle Organ eines kleinen Greises, in dem Auvers Monsieur Pfeifensorge erkannte, den alten Organisten, der am Ende der Uferpromenade wohnte. Aber Madame! Und Sie wollen Rohrorgel spielen, sagte die Bäckersfrau. Monsieur Pfeifensorge wurde böse. Ich werde Ihnen meine Orgel vorbeibringen, sagte er stolz und begab sich zum Ausgang. Aber dort stand Auvers und der Zusammenstoß nahm ihm die Luft. Der nächste bitte, kreischte die Bäckersfrau. Ich möchte ein Brot, sagte Auvers mit Mühe, während er sich den Magen massierte. Ein 4-Pfund-Brot für Monsieur Latuit, tobte die Bäckersfrau. Nein, stöhnte Auvers, nur ein Brötchen. Sie ist Sexmuffel, sagte die Bäckersfrau. So, das ist das Ende. Das ist ja wirklich toll. Und ja. Wer wissen will, wie das endet? Es geht nicht mehr lange, aber es endet. Ja. Liebe ist blind, ja. Von Boris Vian. Die Sendung ist vorbei. Ich danke herzlich, dass du da warst. Alles Gute dir, viel Erfolg weiterhin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns wieder nächste Woche Montag, in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss, einen schönen Abend. Thank you.